Da staunte der Journalist Hans Stutz nicht schlecht. Auf einer Musik-CD hörte er ein Lied, das ihn mit dem Tod bedroht. Ganz persönlich. Hans Stutz, du musst dich nicht verwundern, wenn einst ein Messer in deinem Rücken steckt, wird da gesungen. Die CD kursiert seit einem Jahr im rechtsextremen Untergrund. Von den Musikern der Band Amok war bisher nur wenig bekannt. Das ändert sich jetzt.